1. Jeder Mensch sollte sich den bestehenden staatlichen Autoritäten unterordnen, die es kein Markt gibt, die nicht letztlich von Gott legitimiert und in seiner Ordnung vorgesehen ist. 2. Wer sich foldig gegen die Rechtmäßige Obrigkeit auflehnt, widerset sich der von Gott geschaffenen Instruktor, was konsequenterweise zu einer gerechten Verurteilung der Betroffenen führt. 3. Regierungsstellen kein Bedrohung für moralisch richtiges Handeln dar, sondern greifen nur bei bösen Taten ein, wer also one furcht leben mokti, sollte das gut tun und Anerkennung erwarten. 4. Die staatliche Gewalt fungiert als Gottes Diener zu deinem persönlichen Nutzen, doch wer Unrecht begeht, muss die Konsequenzen fürchten, dasi die Strafgewalt nicht one Grund ausübt. 5. Aus diesem Grund ist es notwendig, sich unterzuordnen, wobei dies nicht allein aus Angst vor Strafgeschehen sollte, sondern vielmehr aus einer inneren moralischen Verpflichtung und dem Gewissen heraus. 6. Dies ist auch der Grund, weshalb stuen sollt, denn die Beamten handeln im Auftrag Gottes, in dem sie ihr Zeit und Energie genau diesen öffentlichen Aufgaben widmen. 7. Erstattet daher jedem das, was im rechtmäßig Zustand, sie die Stür, der Soll, der Gebührend Respekt oder die Anerkennung der Jüdischen gesellschaftlichen Stellung. 8. Bleibt niemandem etwas schuldig, außer der Verpflichtung, einander zu leiben, denn wer seinen Mitmenschen aufrichtig lehrt, hat damit die wesentlichen Anforderungen des Gesetzes bereits erfüllt. 9. Die Gebot gegen Ehebruch, Toten, Stehlen und Begehren wer den zusammen mit allen anderen Vorschriften in dem einen Satz zu Semengefast, du sollst deinen Nächsten leiben wie dich selbst, 10. Da die lieb dem Mitmenschen niemals Schaden zufügt, stellt sie die Volkamin Umsetzung und Zusammenfassung aller gesetzlichen Bestimmungen dar. 11. Berücksichtig dabei die besondere Bedeutung der Gegenwartigen Zeit, denn es ist nun der Moment gekommen, aus der geistigen Trägheit zu erwachen, da unsere endgültig Rettung nahe ist als zu Beginn unseres Glaubens. 12. Die Nacht naht sich dem Ende zu und der Tag bricht bald. Die Schalb Sultan war die Handlungen der Dunkelheit Abelgen und anstatt dessen mit den Waffen des Lichts ausrüsten. 13. Wer Sultan ein anstandiges Leben führen, das dem Hellen Tageslicht entspricht, und uns von ausschweifenden Festen, unmoral, Streitigkeiten oder Eifersucht distanzieren. 14. Statt dessen sollte UKNG und den Herrn Jesus Christus binden und darauf versichten, den egoistischen Verlingen der menschlichen Natur nachzugeben oder dies gezielt zu fordern.